Ja, die erste Folie kommt gleich, bis die dann dran steht. Ein herzliches und gesegnetes neues Jahr auch nochmal von hier vorne. Einige habe ich am Anfang schon gesehen bei euch im Foyer und haben die Hand geschüttelt. Manche waren ganz kalt, die Hände. Ein bisschen frischer, aber so richtig Winter ist ja noch nicht geworden. Wir waren ja ein paar Mal schon hier. Einige von euch waren auch bei uns. Ganz kurzen Satz noch zu uns. Also ich bin ja so Mitarbeiter bei einem Missionswerk. Das nennt sich Weltweiter Einsatz für Christus. Und wir sind eben weltweit unterwegs. Und in der Nähe von Bremen in Euthen hat der WEC so ein Haus. Von da aus, da wohnen wir, da arbeiten wir. Und von da aus besuchen wir auch Gemeinden in Norddeutschland. Und unsere Nachfolger waren auch schon hier, Esra und Tabea Blaser. Die haben dieses Jahr sehr viel vor. Da gibt's ganz viel umzubauen, ganz viel praktische Arbeit. Und da brauchen sie viel Unterstützung. Denkt mit an sie in euren Gebeten. Hier draußen auf dem Fensterbrett habe ich nur ein paar wenige so Zeitschriften, könnt ihr alles mitnehmen, gleich direkt zur Tür raus hier, ich habe es eigentlich aufs Fensterbrett gelegt und da ist auch so ein kleiner Flyer mit für einen Baueinsatz so ganz praktisch, wenn ihr Esra direkt kontaktieren wollt. Bei uns selber, wurde vorhin auch schon gefragt, na seid ihr noch da? Also unsere Familie befindet sich im Auflösungsprozess. Ist ganz interessant, wenn erst die Eltern entschließen, sich zu gehen und die Kinder ja auch dann raus müssen. Unsere Kleine ist gerade in Afrika, seit August schon, macht so einen Jahreseinsatz in so ein Missionarskinderinternat, geht noch bis Ende Juli dann nächstes Jahr oder jetzt dieses Jahr 2020. Dann ist noch offen, sie will irgendwann mal in Holland studieren, ob was dazwischen kommt und wo sie dann wohnt, das sind alles noch Fragen, die offen sind. Der Große, der hat jetzt seit Oktober ein Studium in Oldenburg und seit Dezember auch eine Wohnung gefunden. Das war, glaube ich, das letzte Mal, als ich hier war, auch noch so offen. Ist also auch schon ausgezogen, kommt dann nur noch, wenn, als Gast jetzt mal. Und der Mittlere zieht jetzt wahrscheinlich übernächste Woche um in eine Wohngemeinschaft in der Nähe von Langwedel. Also die zwei Jungs werden Norddeutsche bleiben. Aber Elke und ich, wir werden dann Ende Februar, haben wir jetzt gesagt, dass es diese Woche wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag, werden wir mal schauen, wie es mit LKW oder sowas geht, haben jetzt ein paar Tage schon in der Wohnung, wo wir hinziehen, zu Elkes Eltern, also Elke ist meine Frau, wollen die auch ein bisschen unterstützen. Das wird eine ziemliche Platzreduzierung sein. Wir werden in den nächsten Wochen ganz viel aussortieren. Was ist nicht unbedingt nötig und solche Sachen. Schwierige Phasen manchmal, ne, wenn man so Sachen hat. Und man merkt erst, was man alles hat, was man nicht mit in die himmlische Heimat sowieso nicht nehmen können, aber auch oft nicht, wenn man umzieht auf der Erde. Aber das tut eigentlich letztlich auch ganz gut, mal zu sagen, was ist wirklich wesentlich. Aber danke für alle Gebete, wo uns begleitet. Wir hatten gestern nochmal so ein größeres Treffen, auch wo einige da waren. Am Abend war dann meine Stimme ziemlich hinüber. Jetzt schauen wir mal, wie es heute geht. Notfalls wird die Predigt dann kurz, wenn keine Stimme mehr rauskommt. Aber danke für die Gemeinschaft. War immer sehr schön mit euch. Und das wollte ich auch hier auch schon mal an der Stelle sagen. Ich wünsche euch auch Gottes Segen hier für den Ort, für Schneverdingen, für die Gemeinde, dass sie einfach wächst, dass Menschen dazukommen und dass wirklich hier hell wird auch in Schneverdingen, auch durch euch eben. Deswegen heute dachte ich so, dieses Thema, du bist ein Brief von Jesus, es geht ums Postgeheimnis. Jetzt habe ich von uns ein bisschen was geplaudert, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Das heißt, die Geheimnisse, die müssen oft offenbar werden, die müssen raus, müssen aufgedeckt werden. Und so ist es auch ein bisschen mit dem, was Gott eigentlich den Menschen zu sagen hat. Du bist ein Brief von Jesus. Ich sehe, hier habe ich mal einfach ein paar Briefe mitbekommen. Wer von euch hat 2020 schon einen normalen Brief im Postkasten gehabt? Einfach mal fragen. Doch, ein paar, ne? Manche vielleicht nicht mehr. Also ich stelle auf jeden Fall, es kommen nicht mehr so viele Briefe. Und wenn dann aber so ein Brief im Postkasten kommt, da gibt es die verschiedensten Erwartungen. Das ist hier Customs Declaration. Da ist irgendwas aus dem Ausland gekommen. Entweder hat man was bei Amazon oder eBay bestellt, was ein Chinese hergestellt hat. Das kommt dann irgendwo von außen. Oder manchmal auch, jetzt hat uns Theresa aus dem Senegal was geschickt. Das war auch mit Zoll und alles, obwohl es nur ein paar Bilddinge waren. Wenn ich das sehe, was da außen drauf ist, habe ich bestimmte Erwartungen. Das hier kam ganz viel im Dezember. Das ist hier ein guter Zweck pro Israel-Netz und so weiter. Ganz viel Spendenaufrufe für alle möglichen Zwecke. Und du weißt schon, wenn du so einen Brief aufsiehst, schaut so ein bisschen durch mit Adressaufkleber. Oha, da will jemand mein Geld, wenn du den Brief von außen siehst. Ne? Dann gibt's schöne Postkarten, gibt's heute auch noch immer hier. Da ist aus dem Ausland, schöne Marken drauf. Haben wir noch gefunden, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch nach Ausland, nicht so Luftpostbriefe, das ist, Mensch, wen kenne ich denn da noch aus einem anderen Kontinent? so diese grauen Umweltschutzpapier, oft von lokalen Briefausträgebehörden, da denkt man, oh, hat es mal irgendwo geblitzt oder was steht da wohl drin, wenn sowas kommt, bestimmt eine Rechnung oder irgendeine Zahlungsaufforderung. Und solche Briefe, bei mir waren es damals blaue Briefe in meiner Schulzeit, bei unseren Kindern waren es rote Briefe, die Schule mitgeteilt hat, wenn sie ein besonderes Anliegen mit unseren Kindern hatte. Und ich weiß, damals habe ich oft versucht, schnell noch zu Hause zu schauen, ist so ein blauer Brief gekommen, dass ich vielleicht noch vor meinen Eltern den ergattert habe. Das soll man ja nicht machen, aber das heißt, wenn so Briefe kommen, werden die mit unterschiedlichen Erwartungen gelesen. Und jetzt sagt Paulus, wir sind Briefe Christi. Wir sind ein Brief von Jesus. Und man könnte sich ja fragen, jetzt, wenn ich jetzt durch Schneverdingen laufe, ja, mit welchen Erwartungen lesen mich die anderen? Erwarten sie, dass eine Rechnung drin ist, Mitgliederbeitrag oder sonst was, oder ein Strafzettel vielleicht irgendwo drin ist? Wie sieht man denn euch überhaupt an, dass ihr Briefe Christi seid? Habt ihr ein Kreuz umhängen? Manche haben das ja. Andere haben vielleicht gesehen, ihr seid heute zum Gottesdienst gelaufen. Ah, das sind die, die da zur FEG gehen. Das sind wahrscheinlich diese Christen oder sonst was. Also man könnte sich fragen, mit welchen Erwartungen wäre mit meinem Leben eigentlich da, wo ich bin, von den anderen gelesen? Ne? Briefe haben verschiedene Farben und Absender und man schaut da ein bisschen drauf. Mit welcher Spannung vielleicht? Schaut mich überhaupt noch jemand an und hat irgendeine Erwartung an mein Leben? Paulus schreibt diese Verse in 2. Korinther 3. Paulus hat ja auch Briefe geschrieben, einige sind erhalten. Und ich lese mal diese Verse, um die es heute geht. Er sagt, fangen wir jetzt wieder an, mit unserer Arbeit anzugeben. Manche Leute müssen Empfehlungsschreiben mitbringen oder euch bitten, ihnen Empfehlungsbriefe zu schreiben. Der einzige Empfehlungsbrief, den wir brauchen, seid ihr selbst. Euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen und erkennen, was wir unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Jesus, und jetzt hilf uns einfach, auf dich zu hören und einen Gedanken, ein Wort von dir für uns persönlich mitzunehmen, auch aus diesem Gottesdienst, aus diesen Worten von Paulus her. Amen. Du bist ein Brief von Jesus. Wenn du das mit nach Hause nimmst und drüber nachdenkst, dann hat sich der Gottesdienst schon gelohnt. Ich mache ein paar Gedanken dazu. Du bist ein persönlicher Brief. Ganz, ganz wichtig. Wenn ich euch so anschaue, ganz verschiedene Leute sitzen da in den Bänken. Manche kennt man vielleicht, hat ein paar Worte schon gewechselt. Andere hat man noch nicht so oft gesehen. Du bist ein persönlicher Brief. Ganz wichtig. Es gibt manchmal, wie soll ich sagen, so Phasen, wo man sagt, nimm dich mal nicht so wichtig. Und manchmal haben Christen so die Tendenz zu sagen, ich bin ja nicht so wichtig. Es geht ja nur um den Herrn oder sonst was. Aber an der Stelle, wo es darum geht, dass du mit deinem Leben ein persönlicher Brief bist, da darfst du dich und deine ganze Geschichte in deinem Leben mal wichtig nehmen. Denn Gott hat dich die ganze Zeit begleitet. Und irgendwann mal, wenn du schon Ja zu Jesus gesagt hast. Ja, Jesus, bitte vergib du mir meine Schuld. Ich weiß, wir sind getrennt, vergib mir meine Schuld. Komm du als Herr in mein Leben hinein. In dem Moment ist es so, wie wenn Gott einen Stift nimmt und anfängt in dein Leben einen Brief zu schreiben. Und ich würde mal so sagen, das Briefpapier ist ganz verschieden. Wir sind alle ganz verschieden. Wir haben unterschiedliche Hintergründe. Aber da gibt's diesen Punkt, wo du Ja zu Jesus gesagt hast, und das ist der Anfang dieses Briefes Gottes, wo Gott sein Leben, seine Zeilen, seine Botschaft auf dein Briefpapier reinschreibt, so wie du geworden bist und tickst. Und die Frage ist, wie habe ich das erlebt? Oder habe ich das überhaupt schon erlebt? Diesen Anfang des Briefes Gottes mit mir. Wir waren ja in Zentralasien, in Kirgisistan, da gab's so kleine Hausgruppen, zu der Zeit in den Dörfern, wo wir waren. Und manchmal waren da vielleicht nur 8, 9 Leute gesessen. Und manchmal kam aus einem anderen Dorf einer, wo man wusste, der ist auch Christ, der hat es gehört, da ist ein Treffen, der kam dazu auf der Durchreise. Dann war das Programm schon erstmal vorbei. Denn es ging nur darum, wie hast du es erlebt, dass du Jesus gefunden hast? Wie ist das gewesen bei dir? Das war die ganze Geschichte. Erzähl mir mal deinen Brief sozusagen, wie du das erlebt hast. Und persönlicher Brief heißt eben auch, wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe. Und ich weiß, wir waren nach Wiedernest Bibelschule in so einer Mennonitengemeinde. Da kamen viele aus Russland, Kirgisien, Kasachstan. Und ganz viele haben sich oft so für manches geschämt in ihrem Leben, was sie nicht konnten oder was sie nicht hatten oder sonst was. Es war so eine Haltung, oh, das ist alles ganz schlecht, ich darf gar nichts sagen. Aber sich schämen für seinen Hintergrund, habe ich festgestellt, hindert die Botschaft eigentlich, die Jesus in dich hineinschreiben will. Egal, ob du jetzt in einer reichen Familie aufgewachsen bist oder in einer armen Familie, viele Geschwister, Einzelkind, jeder hat seine Erfahrungen, schwere Erfahrungen vielleicht gehabt, Brüche im Leben, aber das ist dein Leben. Und bitte nimm das mit, 2020, nimm das ernst, dass es wichtig ist, dass du diese Erfahrung gemacht hast, auch wenn du sagst, lieber hätte ich das alles nicht gemacht. Aber es war dein Leben. Und da hat Gott jetzt angefangen, einen Brief zu schreiben mit einer Absicht. Und deswegen darf ich das nicht einfach wegwischen. Wir sind nicht alle gleich. Deswegen sage ich, du bist ein persönlicher Brief. Und es ist sehr, sehr spannend, im Gebet vielleicht auch zu bleiben, Gott zu fragen, die Handschrift Gottes in seinem eigenen Leben zu entdecken. Nicht einfach nur Schicksalsschläge oder das war schön, nicht schön, sondern die Handschrift Gottes in deinem Leben zu entdecken. Wir werden gleich nachher noch sehen, wie wichtig das ist. Sehr, sehr spannend. Und Paulus sagt, die Tinte ist der Heilige Geist, des Gottes Geist. Und an vielen Stellen der Bibel wird er mit seinen Aufgaben auch beschrieben. Was macht Gottes Geist in meinem Leben? Manchmal arbeitet er an Menschen, die noch gar keine Christen sind und bringt ihnen Gedanken hinein, die sie sonst nicht gehabt hätten. Als ich mit 18 Jahren da in einem Bierzelt saß, kamen mir solche Gedanken, kann das alles sein? Im Nachhinein würde ich sagen, da hat Gottes Geist angefangen zu arbeiten in meinem Leben. Und dieser Geist, der überführt uns manchmal von Dingen, die falsch laufen in meinem Leben, von Gedanken, von Motivationen, die falsch sind. Er tröstet mich und er ermutigt mich und viele andere Sachen. Gottes Geist wirkt an mir in meine Lebenssituationen. Wir haben gehört von Sterbefällen hier in der Gemeinde. Weiß nicht, was ihr über Weihnachten, Anfang des Jahres jetzt alles schon erlebt habt. Und was Gottes Geist dadurch schon wieder hineinschreiben wollte in euer Leben. Und weil das so ist, dass nicht immer gleich die Lösung kommt, sind wir so ein Brief, der manchmal wie so Stichpunkte hat. Da gibt es so unfertige Sätze. Wir sind noch kein fertiger, ausgearbeiteter Brief, der so schon unterschrieben fertig ist, sondern wir sind noch am Werden. Da geschehen manchmal Dinge in meinem Leben, die kann ich jetzt noch nicht einordnen. Warum ist mir das passiert? Warum war der Unfall? Warum ist diese finanzielle Angelegenheit schiefgegangen? Und irgendwann mal wird der Heilige Geist mir zeigen, was das gemacht hat. Deswegen versuche ich dran zu bleiben, zu hören, warum sind diese Dinge jetzt passiert? Die Tinte ist Gottes Geist. Und dann schreibt er wieder eine wichtige Prägung in mein Leben hinein. Wir haben manche Mitarbeiter auch bei uns, eine Familie, die jetzt in Kaschmir-Region unterwegs ist. Die haben so viel Schweres schon erlebt, sind auch aus Pakistan rausgeflogen, Krankheiten, Angriffe. Und immer mit, die haben jetzt 5 Kinder inzwischen, immer herumreisen, Kosten. Und die haben noch nicht aufgegeben. Wir haben schon gesagt, Mensch, hör doch auf. Aber sie sagen, das ist unser Leben. Und durch diese ganzen Erfahrungen sind sie für viele schon zu einem großen Segen geworden. Weil sie gesagt haben, oh, es geht scheinbar nicht alles glatt, aber sie halten fest an Jesus. Sie halten fest an ihrer Berufung, auch wenn es schwierig ist. Das ist ihre Lebensbotschaft. Deswegen sind wir manchmal Rohentwürfe und noch nicht fertige Briefe. Persönliche Briefe, und da denkt mal nach, wie du dich siehst, heißt eben auch, wir sind überhaupt nicht vergleichbar. So wie wir hier im Raum sitzen, könnten wir uns jetzt vergleichen. Und ja, wer ist jetzt der Beste der FEG? Die FEG sucht den Superchristen oder was auch immer, den Besten. Das bringt alles nichts. Denn persönliche Briefe sind eben persönlich und können nicht verglichen werden. Und doch haben wir oft diese Tendenz. Korinth, an die Paulus den Brief geschrieben hatte, die hatten auch verschiedene Fanclubs. Der eine war für Apollos, dann Petrus und Paulus, der andere gleich für Jesus. Jeder hat sich verglichen und hat gesagt, das ist jetzt mein Ding. Und manchmal ist auch so, dass du dich vielleicht fragst, ja, warum bin ich nicht so auf so rosa-roten Briefpapier wie Schwester Rosi Wolke geschrieben, bei der geht ja alles immer glatt und es ist alles immer schön. und bei mir ist alles so komisch und schief oder so. Oder Holger Holz, der so richtig fest hier im Leben steht, den kann nichts umwerfen, aber bei mir, ich habe immer Angst und Zweifel, ob das alles mir auch passieren kann. Wir haben leider diese Tendenzen, dass wir uns oft vergleichen, aber wir dürfen das nicht, denn wir sind persönliche Briefe. Und das mal anzunehmen, dass es gar nicht darum geht, ob der neben mir irgendwas besser kann oder schlechter kann, besser reden, besser Musik spielen, irgendwas, sondern dass ich mich mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Hintergrund, auch mit meinen Gaben, aber auch mit meinen Grenzen akzeptiere und sage, ich bin dieser Brief, den Jesus hier nach Schneverding durch mich, durch meine Person schreiben wollte. Das ist ganz, ganz wichtig. Gott schreibt nicht nur Doktorarbeiten, sondern auch ganz einfache Briefe. Wenn wir hier lauter Professoren hier hätten, die die Theologie studiert und die Hebräisch alles erklären könnten, würden wir in Schneverding auch keinen erreichen. Aber einfache Briefe, die schreibt auch Gott. Und deswegen haben Neid und Stolz überhaupt keinen Platz in der Gemeinde Gottes. Weil jeder von uns ein ganz persönlicher Brief ist. Du bist ein persönlicher Brief von Jesus und das Schreiben kannst du Gott überlassen. Es gibt diesen Test, mein missionarischer Lebensstil, wo es darum geht, wie ticke ich, wenn es darum geht, andere Menschen für Jesus zu gewinnen. Und da gibt es die einen, die auf der Bühne stehen und predigen von vorne, wie Petrus Pfingsten, tut Buße, bekehrt euch. Und man denkt, oh, wahrscheinlich müssten alle so sein. Ich bin nicht so, also kann ich nichts machen. Aber da gibt es Leute, die laden andere ein. Leute, die Gastfreundschaft haben. Leute, die einen Kranken besuchen. Leute, die jemand nachgehen. Und das machen nicht die, die auf der Bühne stehen und tonnern predigen. Das Bild hier zeigt, diese Tiere sind verschieden. Und wenn die alle sagen, geh du auf den Baum, die Aufgabe, steig mal auf den Baum. Ja? Ist das fair? Nee. Das muss auch gar nicht sein, denn der Elefant ist nicht dafür geschaffen, auf den Baum zu steigen. Und so darf ich auch verstehen, Gott, du hast mich zu dir geholt, in Jesus. Ich habe ja gesagt, du hast den Brief in mir angefangen. Ich bin wichtig für andere Menschen, die genau meine Botschaft brauchen. Die brauchen nicht die von Thomas oder von Werner, sondern die mein Leben lesen und dadurch dich finden. Oder 2. Korinther 1, wo Paulus sagt, wir hatten ganz viel Schwierigkeiten, wir haben am Leben verzweifelt, sagt er an einer bestimmten Stelle, aber dieser Gott des Trostes hat uns getröstet. Warum? Damit wir andere trösten können. Du kannst doch, wenn du selber deinen Ehemann verloren hast, durch Krebs zum Beispiel, anderen trösten, die auch ihren Ehemann durch Krebs verloren haben, viel, viel mehr als ich oder jemand anders, der das eben nicht hat. Das sind persönliche Dinge, die Gott in dein Leben hineinordnet. Und das zu erkennen, das ist nicht Schicksal oder sich aufzulehnen, das kann ich nicht und das hätte nicht passieren dürfen, sondern Gott, die Stimme und die Tinte des Geistes Gottes da drin zu erfahren. Das macht das, dass ich dankbar auch werde für mein Leben. Und ich will mal so sagen, manchmal hätten wir oft lieber so Einheitsmassenbriefe. Mensch, wir so einen glatten Flyer, schön bunt, Großdruck und dann das wird man an alle Schneverdinger verschicken und weltweit und dann müssten doch alle es endlich begreifen. Aber wisst ihr, was mit so Massenbriefen passiert? Meistens wahrscheinlich, wenn ihr sie zu Hause im Briefkasten habt, also gleich in einem großen Ordner sozusagen, rund oder eckig, je nachdem, Papierkorb weg. Wenn du eine E-Mail an 1000 Leute schreibst und es steht das Beste drin, manches kommt gar nicht an, weil der Server das schon rausnimmt, Spam, sagt man da, so Müll sozusagen. Aber wenn ein anderer so einen alten Umschlag sieht, wo vielleicht noch so ein Kaffeefleck drüber geschüttet ist und er sagt, wow, das ist dein Leben? Da sind auch Flecken drauf? Ja, das ist interessant. Erzähl mal, wie bist du damit umgegangen? Und plötzlich merkst du, dass dein Leben mit deinem Hintergrund, mit deiner Persönlichkeit zum Segen für jemand anders wird. Viel, viel mehr, als wenn du das alles klasse und glatt und schön nach außen darstellen könntest. Wir haben diese Erfahrung auch vor Ort gemacht. Gab es vor ein paar Ausgaben mal so ein weltweit glaubwürdig, wo wir auch geschrieben haben, dass die Leute, die wir dort in Euthen, wo wir wohnen, so getroffen haben über die Kinder, Kindergarten, Eltern. Oft waren es die Situationen, wo wir auch gemerkt haben, wir haben Probleme mit unseren Kindern in bestimmten Fragen und das haben die anderen. Was, ihr auch? Wir haben gedacht, bei euch läuft alles glatt, so ungefähr. Und dann haben wir gesagt, ja, wir beten dann einfach oft einfach dafür, dass Gott die Kinder bewahrt, wo es um bestimmte Sachen geht. Und das haben wir gehört, das haben wir richtig gesehen, das ist reingegangen. Während vielleicht die größten schönen theologischen Erkenntnisse entweder durchgegangen sind oder abgeprallt auch gleich sind. Gott möchte persönliche Briefe. Und der zweite Gedanke, du bist ein Liebesbrief. Da geht es darum, dass du jetzt mal vielleicht auch in den Minuten jetzt, aber auch grundsätzlich mal fragst, was ist eigentlich meine Lebensbotschaft? Was ist meine Lebensbotschaft? Du bist ein Beweis der Liebe Gottes, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Wenn du gesagt hast, ja Jesus, ich habe erkannt, deine Liebe hat mich überwältigt, ich möchte, dass du der Herr in meinem Leben wirst und bleibst. In Römer 5, Vers 8 heißt es, als wir noch weit weg waren, als wir alle noch überhaupt nicht danach gefragt haben nach Gott, hat Gott schon seinen Sohn gesandt und für uns sterben lassen. Da hat er seine Liebe gezeigt. Und deswegen die Botschaft meines Lebens, mein Brief muss sein, wenn Gott schon mit mir einen Anfang machen konnte, wenn er mich schon retten konnte, dann dich doch erst recht. Nicht arrogant von oben herab, ja, wir Christen, wir haben's richtig und ihr habt's falsch. Sondern die Botschaft muss sein, wenn er mich gefunden hat, wo ich so ein alter Holzkopf war, so ein sturer, stolzer, kritischer Geist, dann hat er doch für dich auch eine Chance. Dann kannst du doch auch dein Leben Jesus geben. Liebesbotschaft. Was ist meine Lebensbotschaft? Das ist vielleicht die Frage, ich weiß nicht, ob du Ende des Jahres oder Anfang des Jahres so eine Art Bilanz gemacht hast. Wir hatten letzten Wochenende, Ende November, zum Thema Bilanz meines Lebens. Und wir versuchen das immer am Jahresende so zu schauen, was war das Jahr, was hat es gebracht, wie steht es eigentlich um mein Leben. Und dann mal fragst dich, was vermittle ich eigentlich durch mein Leben? Was würde mein Ehepartner sagen, dass meine Lebensbotschaft ist? Was würden meine Kinder sagen, dass meine Lebensbotschaft ist? Was würden vielleicht Arbeitskollegen sagen, Nachbarn? Was würden die, wenn die gefragt werden würden, was ist denn die Lebensbotschaft von Werner? Was würden die wohl sagen? Sich da mal Gedanken drüber zu machen, denn sie sehen ja, wo gehe ich hin? Wo investiere ich meine Zeit und Kraft? Wo gehe ich auch nicht hin? Wie reagiere ich auf irgendwas? Das ist alles Brief Jesu sein. Und das nehmen andere wahr. Würden Leute sagen, die mich kennen, du bist ein Liebesbrief, der Werner ist ein Liebesbrief, das haben wir ihn kennengelernt und gesehen. Ich hoffe, dass es ein paar gibt. Und ich wünsche mir, dass es noch viel mehr gibt, die das sehen, indem sie beurteilen, wie ich mein Leben ganz praktisch verbringe. Und wenn die Kinder sehen, dass die Eltern nur nach Karriere, nach Geld, materiellen Sachen strömen und sonntags in die Gemeinde gehen, was werden sie dann für eine Botschaft rauslesen? Dass es darum geht, ab und zu mal zur Kirche zu gehen, aber im Wesentlichen muss ich mein Leben retten. Und zwar vorankommen in der Gesellschaft. Das werden sie lesen als Lebensbotschaft und wahrscheinlich dann übernehmen auch oder so. Oder sehen sie, dass du dir zu Hause Zeit nimmst zum Gebet, dass du dir zu Hause Zeit nimmst, mit Jesus in Kontakt zu treten. Wenn du musikalisch bist, vielleicht eben Lieder singst oder einfach mit anderen dich triffst und austauschst, dass du anderen hilfst, dass du von dem abgibst, was du hast für andere. Das ist auch eine Lebensbotschaft. Du bist ein Liebesbrief Jesu. Und manchmal muss man seine Festplatte neu ordnen. Manchmal sammelt sich da ganz viel Müll an und deswegen ist so ein Jahreswechsel Anfang oft eine gute Gelegenheit, mal zu schauen, wie schaut es eigentlich in meinem Leben aus? Was ist meine Lebensbotschaft? Es ist gut, Traktate zu verteilen. Wir machen auch Hurricane-Einsatz und einfach das Evangelium zu streuen. Aber gelesen werde ich von denen in meinem Umfeld, mit dem wie ich handle, wie ich reagiere, was ich tue und was ich nicht tue. Das ist meine Botschaft. Und man könnte ja fragen, wie drückt denn Jesus, der Liebesbrief an sich, das aus? Der sagt hier, die größte Liebe hat der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Die größte Liebe hat der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Wir wissen, Jesus, und das werden wir im Abendmahl heute auch ja nochmal feiern, hat sein Leben bis zum bitteren letzten Blutstropfen gegeben am Kreuz auf Golgatha. Aber das Leben zu geben fängt auch bei Jesus schon viel früher an, indem er Mensch geworden ist, indem er vorher schon sich an uns erinnert und gedacht hat. Von allen Ewigkeiten her hat er uns schon erwählt. Und dein Leben zu geben heißt nicht, dass du irgendwann mal als Märtyrer für jemand stirbst, sondern dass du jetzt deinen Alltag, deine Zeit, Kraft, Geld, Gaben einbringst für Menschen, dann werden sie sehen, der liebt mich. Es geht nicht nur erst um den Tod am Ende, es geht darum, wie du jetzt lebst. Und da bewundere ich immer Leute, die in großer Treue andere pflegen, Besuche bei Kranken machen, sich um einzelne Kinder kümmern Und wenn nur ein Kind in der Kinderstunde ist und wenn nur eine Frau zum Frauenkreis kommt und wenn vielleicht nur ein Schulkamerad besucht wird und ich habe nicht tolle Sachen fürs Reich Gottes nach außen gemacht, aber ich habe vielleicht 4 Stunden mal mit den alten Schulkameraden einfach geredet, wie denkst du denn über dein Leben? Und er konnte mich fragen, wie mein Leben verlaufen ist. Manchmal sind da die Prioritäten ganz schön verrutscht bei uns. Jesus sagt, sein Leben zu geben, das ist die Liebesbotschaft. Und du bist ein Liebesbrief. Das ist ganz wichtig. Kein Missverständnis. Geht mir nicht darum, dass ihr rumlauft und sagt, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. In Epheser 4, Vers 15, da ist Liebe und Wahrheit miteinander verbunden. Deswegen ist ganz wichtig, bei aller Liebe, die wir zeigen durch unser Leben, ist es auch Liebe, Menschen zu warnen. Thomas hat ja vorhin in der Einleitung gesagt, es ist irgendwo mal zu spät. Ob es ein Unfall ist in Österreich, wo keiner damit gerechnet hat, plötzlich wirst du überfahren oder wie auch immer. Aber wir werden ja alle mal sterben. Und die größte Liebe ist es doch, jemand davor zu warnen, wenn ich weiß, er geht einen falschen Weg, der tödlich enden wird. Wenn du nicht warnst, wenn jemand auf dünnes Eis geht auf dem See, ist es keine Liebe. Weil du sagst, ich wollte ihm ja nicht wehtun, ich wollte ihm ja nicht einen Weg verbieten. Wenn ein Kind an die Herdplatte hin will, oh ja, ich will es jetzt auch nicht zu stark restriktiv erziehen, lass es mal machen. Das ist keine Liebe. Liebe und Wahrheit heißt auch, dass wir ganz klar sagen müssen, wenn ein Mensch keine Beziehung zu Jesus findet und eingeladen wird, aber er sagt, ich will das nicht, wird er am Ende die Ewigkeit ohne Gott verbringen. Das ist Liebe und das sollen wir nicht arrogant sagen, sondern mit einem Mitgefühl für diesen Menschen und uns einsetzen dafür, dass Menschen an uns sehen, ja, das ist uns wirklich wichtig, dass du nicht verloren gehst. Nicht nur hier Plätze in der Gemeinde zu füllen und Mitglieder zu haben, sondern es geht um dich. Ich habe es erfahren und ich will es gerne dir auch weitergeben. Deswegen, Mission ist Liebesdienst, wenn wir anderen Menschen, auch anderen Völkern davon sagen, dass sie ohne diese Beziehung zu Jesus für immer verloren gehen. Und in einer Gemeinde ist es so wichtig, dass wir verschiedene Leute haben. Wenn Menschen hierher sind, sehen sie eben nicht nur mich, wie ich bin, sondern sehen Thomas, Uta und andere und kriegen ein viel, viel größeres Bild von unserem Gott, wie er denn auch sein kann. Deswegen müssen wir uns nicht vergleichen, neidisch und stolz sein oder auch die Gemeinden zueinander, sondern ergänzen und zusammenkommen und jeder seinen Teil dazu einbringen. Und als Brief Jesu brauche ich eben auch, dass er an mir selber weiterschreibt. Mein Leben hat mal angefangen mit Jesus, bin unterwegs mit ihm, manche viele Jahre, manche vielleicht noch nicht so viele Jahre, aber es geht immer weiter. Beim Computer ist jetzt Windows 7 das Betriebssystem zu Ende. 14. Januar, glaube ich, gibt es keine Software-Updates mehr. Du musst wechseln. Du musst Software-Updates immer abonnieren oder kaufen oder sonst wo. Du musst up-to-date sein, sonst ist es sehr risikoreich. Und wenn ich als Christ immer nur nach hinten schaue und sage, das war jetzt alles. Gott ist so ein Quadrat sozusagen, er geht nicht mehr weiter. Und gebe mich ihm nicht neu hin, such ihn neu, dann ist es auch sehr gefährlich, hart zu werden und auch verknöchert zu werden. Deswegen dritter Gedanke, öffne dich für Gott und Menschen. So einen Brief kann man aufmachen und ich selber muss mich auch öffnen. Und das sind nochmal 3 Teile, möchte ich kurz einfach noch nennen. Öffne dich für andere Glaubensgeschwister. Hier sind wir in der FEG, so habt ihr euch genannt, so ist es gewesen. Es gibt ganz verschiedene Gemeindenamen. Im Grunde sind die allermeisten sich einig, aber es gibt eben doch verschiedene Hausnummern, könnte man sagen. Diese Glaubensgeschwister, ist ja heute Allianz Gebetswoche, Beginn. In manchen Städten wird das, dass verschiedene Gemeinden zusammenkommen und gemeinsam beten. Und das ist ein sehr guter Anfang. Das kann man sehr gut machen. Bei uns zu Hause beim Wex sowieso, wisst ihr ja, kommen aus verschiedenen Gemeinden, verschiedenen Hintergründen. Jesus ist das Zentrum muss stimmen und das andere ist nicht so wichtig. Und es tut mir oft sehr, sehr weh. Wir leben in einer Zeit, nicht nur dieser Hass über die sozialen Medien generell, sondern auch unter Christen, unter Gemeinden, sehr, sehr oft Umgang, Kritik, liebloser Umgang mit dem anderen. Liebe und Wahrheit, in Liebe die Wahrheit sagen. Und da werden sich die Wahrheiten an den Kopf geknallt, da gehen Menschen auseinander, für die Jesus gestorben ist. Die Briefe sind von ihm, aber nach außen hin geben sie ein erbärmliches Bild ab. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, öffnet euch für solche Menschen, die aus anderen Gruppierungen kommen. Nicht Irrlehrer oder sonst, verstehe mich nicht falsch, sondern andere Geschwister. Einfach mal jemanden kennenzulernen und zu sehen, Mensch, was hat denn Gott in dein Leben reingeschrieben? Und dann zu sehen, was kann ich davon übernehmen? Und vielleicht, wir machen das so oder ich habe diese Erfahrung. Berührungsängste abbauen statt Schubladen. Die Charismatiker, die Pfingstler, die Liberalen. Wir haben so schöne Schubladen und wir sind eben da in der FEG oder was auch immer. Sondern sich zu öffnen, das kann uns eine ganz, ganz große, einen Blick auf Gott hingeben. Das ist bei mir beim Weg auch eine große Freude, weltweiter Einsatz für Christus, dass wir aufs Zentrum schauen. Das Kreuz und Jesus, die Erlösung, das ist der Mittelpunkt. Und viele Randfragen sehen bei uns auch viele ganz, ganz verschieden, weil ihr Hintergrund anders ist, weil sie persönliche Briefe sind. Vielleicht wirst dann du auch für den Bruder, den du bisher immer so sehr kritisch beurteilt hast, vielleicht zum Segen, dass du ihm mal was sagen kannst, was er vom Wort Gottes bisher noch nicht so gesehen hat. Aber das kannst du nur, wenn du dich öffnest. Das kannst du nicht über einen Lesebrief, über Idea oder sonst was, sondern Begegnung möglich machen. Und das ist auch kein Recht, aber du kannst es versuchen, ihm zu zeigen, dass du ihn liebst, wertschätzt und dann vielleicht auch zusammenkommst. Das wünsche ich auch vielleicht, weiß nicht, in Schneewedding, wie die Situation ist, aber dass es auch gelingt, miteinander zu beten, statt so wie zwei Burgen und so Pfeile aufeinander abzuschießen. Und die anderen sind immer die Bösen. Also öffne dich für andere Glaubensgeschwister, aber öffne dich auch, versuch doch mal 2020 bewusst, dein Leben, dein Lebensbrief zu öffnen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und zu überlegen, wie denken die wohl bisher über mich? Nehmen sie mich wahr als so der Obergerechte? Wenn sobald einer irgendwo im Raucherzimmer oder außerhalb des Raucherzimmers sich eine Zigarette ansteckt, gleich der Zeigefinger hier, falsch, Verkehrsparker, nehmen sie so uns oder mich als Christen wahr? Oder als der Oberschlaue, der immer auf alles eine Antwort hat und alles erklären kann? Oder nehmen Sie vielleicht mich wahr als jemand, der auch mal zugibt, wo er selber versagt hat. Wo sich Gespräche ergeben, wo Brüche in meinem Leben waren, aus meiner Schuld. Nicht die anderen waren immer schuld, sondern ich selber. Das macht solche Gelegenheiten, sich einem Nichtchristen gegenüber zu öffnen und mal Gott zu bitten, dass er vielleicht durch das auch in das Leben des anderen anfängt, was reinzuschreiben. Wir haben vorhin diese Lesung gehört aus 1. Thessalonicher 2. Paulus berichtet da, wie er dort war in Thessaloniki und wie er völlig transparent unter den Leuten gelebt hat. Er konnte denen nichts vorspielen. Die haben alles mitbekommen. 24 Stunden am Tag, könnte man sagen. Er hat sich um sie gekümmert und er sagt nachher ganz, er kann einen Brief schreiben, wie ein Vater, wie eine Mutter. Ist da irgendjemand, der was anderes sagen könnte? Nein. Könnten wir das vielleicht auch? Haben wir manches heimlich vielleicht gedacht oder gemacht? Und Paulus, weil er sich so geöffnet hat, weil er völlig transparent war, was ist passiert? Er ist angegriffen worden. Er ist verletzt worden. Leute haben sich lächerlich über ihn gemacht. Was? Der hat so viele Schwierigkeiten. Der wird da und da gesteinigt und immer rausgeschmissen. Das kann ja nicht ganz gut sein mit dem. Lasst uns doch lieber geistgeleitet hier einen Gottesdienst machen. Paulus hat erlebt, indem er sich öffnet, macht er sich verletzlich und wird auch verletzt. Aber er weiß auch, es geht nicht anders. Denn Gott selber hat sich in Jesus auch verletzlich gemacht. Er ist Mensch geworden, hat sich verletzlich gemacht und er wurde auch verletzt. Er wurde beleidigt, verspottet und gekreuzigt am Ende, umgebracht für uns. Aber nur so konnte er schreiben, Johannes, wer Jesus sieht, der kann jetzt den Vater sehen, weil die Liebe in Jesus da war, weil es sich komplett geöffnet hat. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Weil ihr meine Freunde seid, sagt Johannes 15. Gott hat es erlebt. Moslems sagen, wir beten an Allah, der ganz weit weg ist und das ein Koran, der runtergefallen ist vom Himmel, sozusagen inspiriert. Wir beten einen fleischgewordenen Gott an, Jesus, der uns gezeigt hat, wie die Liebe des Vaters ist. Wenn wir im Weg Mitarbeiter suchen, Missionare suchen, suchen wir keine Doktoren mit weißen Kitteln, die alles studiert haben, alles wissen und mit der Spritze rumlaufen und den Leuten das Evangelium einspritzen. Sondern wir suchen eigentlich Patienten, die wissen, wo der Arzt ist, wo das Krankenhaus ist und die das erlebt haben, dass sie Heilung erlebt haben und immer auch wieder erleben. Die Flecken haben in ihrem Leben, die gereinigt wurden. Solche Leute sind Briefe Jesu, die wir auch gerne in andere Kulturen schicken. Deswegen auch für uns vielleicht mal nachzudenken, wo versuche ich vielleicht ein anderes Bild wiederzuspiegeln? Wo könnte ich mich jemand gegenüber öffnen, der auch noch kein Christ ist? Und last not least, öffne dich für Gott. Öffne dich neu für den lebendigen Gott. Überleg mal, ob sich in deinem Leben irgendwo so Spuren gelegt haben, wo du denkst, irgendwie, ich lerne Gott nicht, gar nicht mehr frisch, lebendig, neu kennen. Das ist irgendwie so erstarrt. So wie ich ihn vor 20 Jahren mal vielleicht, da hat sich nicht viel geändert. Da ist kein Leben da. Wenn wir heute nachher Abendmahl feiern, möchte ich einfach dazu einladen, dass du mir überlegst, wie möchte ich diesen lebendigen Gott, der mich so liebt, der mich zu sich gezogen hat, ganz neu wieder kennenlernen. Dass er neu, frisch in mein Leben mit seiner Liebe reinkommt. Dass ich davon was merke, dass ich da davon überströme zu anderen. Dass es nicht so ein zähes Ding ist, mein Glaubensleben, sondern dass er mich wieder neu erfüllt und ich vielleicht ihn neu kennenlerne wieder. Das ist wie in der Ehe, ja, gibt so Phasen, da dümpelt man so ein bisschen vor sich hin. Dann haben wir vielleicht mal ein Ehewochenende, eine besondere Zeit. Man merkt, wir müssen jetzt mal wieder reden, müssen zusammenkommen. Und ich glaube auch, so ein Jahresanfang, auch mit Abendmahl, ist so eine Möglichkeit, ganz bewusst zu sagen, Herr, ich will dich wieder neu in mein Leben reinlassen. Ich will dich neu kennenlernen. Ich möchte deine Liebe und Vergebung suchen. Zeig mir doch auch, wo Dinge in meinem Leben falsch sind, dass ich wieder neu das bekennen kann und neu erfahre, dass du mir ja alles vergibst. Manchmal denke ich ja, wo ist denn überhaupt noch was falsch in meinem Leben? Ist alles schon richtig? Und Gott wird gar nicht mehr der liebende, vergebende Vater, weil ich denke, ich mache ja schon alles richtig. Aber nur, weil ich mich entfernt habe von Gott. Indem du Jesus nahe kommst, wirst du viel, viel mehr entdecken. Und lass uns das heute ganz besonders auch bedenken. In der Folie steht noch Johannes 1, Vers 17, was auch Paulus schreibt. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Paulus schreibt an die Korinther in Steintafeln. Das war ein Gesetz auf Stein gemeißelt sozusagen, könnte man sagen, die Gebote. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden, ist Fleisch geworden. Und wenn ich sage, ich bin und du bist ein persönlicher Brief, du bist ein Liebesbrief Gottes, dann sind wir als fleischgewordene Vertreter Gottes hier in Schneverdingen, in Eutchen, wo auch immer wir sind, da und dürfen diesen Jesus vertreten. Und jede Volksgruppe auf dieser Erde hat das Recht, Gott kennenzulernen durch persönliche Briefe, durch Mitarbeiter, die hingehen, durch Mitarbeiter, die beten, dass andere gehen, die das unterstützen, Mission im Ausland. Mission heißt ja Sendung. Und wenn wir jetzt uns um Briefe heute bewegt haben, dann habt ihr auch alle diese Geschichten gehört, wo Postboten oft so einen ganzen Briefsack irgendwo in Abhang runtergeschmissen haben. Haben es irgendwie nicht mehr hingekriegt, auszuteilen, sind verschwunden. Und wenn man Mission unterlässt eigentlich, wenn man das unterlässt, diese Botschaft raus, dann ist es wie so ein sozusagen ein nie abgeschickter Brief, es ist wie unterlassene Hilfeleistung. Dann sind wir so Postboten, die Säcke im Keller stapeln, aber nicht austragen. Jesus möchte durch mein Leben zu anderen reden und durch dein Leben. Und deswegen zum Schluss einfach nochmal diese drei Gedanken. Du bist ein persönlicher Brief. Ganz, ganz wichtig. Du bist wichtig. So viele denken, ach, ich bin ja nicht so wichtig, ich kann nichts, bin nichts und ich gehe einfach nur zum Gottesdienst und hoffentlich spricht mich keiner an. Aber denk mal nach, was Gott in dein Leben reingeschrieben hat und für wen das vielleicht dieses Jahr eine ganz entscheidende Botschaft werden könnte. Und dann denk mal nach, was werden wohl andere über mein Leben sagen? Was wird vor allem Gott über mein Leben sagen? Ist meine Botschaft, dass ich ein Liebesbrief Gottes bin? Und dann sich zu überlegen, wo kann ich mich neu öffnen? Vielleicht anderen Christen gegenüber, wo ich so eine innere Aggression aufgebaut habe. Begegnet mir oft, da gibt's um Namen oder will ich jetzt gar nicht ausführen. Und man ordnet die Leute ein und verurteilt letztlich auch die Leute. Anderen Menschen gegenüber, die noch Jesus noch gar nicht kennen. Vielleicht mal etwas zu erzählen, was ich denke, das ist ja, fast ein bisschen privat, aber zu sagen, warum nicht? Paulus hat sich völlig mitgeteilt und offen. Ich kann das vielleicht auch machen. Nicht, dass er einen Leserbrief in die Zeitung setzt, was ihr alles falsch gemacht habt. Aber in bestimmten Situationen dafür beten, dass es möglich ist, dass jemand anders vielleicht auch an deinem Versagen und wie du damit zurechtgekommen bist, teilhaben kann. Und auch Gott neu zu suchen. Zu überlegen, Herr, wo ist diese Vergebung wieder neu nötig? Vielleicht habe ich mich daran gewöhnt, dass ich denke, ich bin eigentlich schon gut, ich bin immer Christ und Gott ist wie vor 20 Jahren, irgendwo ist da ist nichts mehr gewachsen. Es ist ein lebendiger Brief, den wir haben dürfen. Deswegen mein Wunsch, lasst dich neu senden, lasst euch neu senden, hier auch in Schneverdingen und darüber hinaus, mit eurem Leben, mit eurer Lebensbotschaft zu anderen Menschen. Und dann bin ich überzeugt, dass Gott euch segnet und auch gebraucht hier in Schneverdingen und darüber hinaus. Amen. Dass dein Wort in mein Herzen starke Wurzeln schlägt, wollen wir jetzt zusammen singen. Und das ist ja auch so ein Gebet, dass wir uns das wünschen.